Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Mal Blumen, mal Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, Weißröckchen, deck die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, dann bauen wir den Schnee.